Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 135 des Gabelbissen Podcasts. In der heutigen Episode darf ich euch mal wieder ins westlichste Bundesland von Österreich entführen, nämlich nach Vorarlberg. Und ich muss ja sagen, ich finde die Vorarlberger Küche sehr, sehr spannend und habe die erst so richtig durch den Gabelbissen kennengelernt. Davor, ja, waren mir eigentlich die Gerichte, was die dazu haben, eher weniger bekannt, muss ich sagen. Aber mittlerweile, dadurch, dass ich sie ja kenne, schätze ich und ja, ich würde fast sagen, liebe ich sie sogar sehr, weil sie sind irgendwie einfach zu machen, schmecken aber alle mitsamt wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde, man kann ja fast sagen, wenn man sie jetzt so mit der restlichen österreichischen Küche vergleicht, egal ob es jetzt gleich mit Nachbarbundesland Tirol ist oder mit Salzburg, Wien, Niederösterreich, es ist schon ganz anders und fast schon, ja, man könnte sagen, ein wenig exotisch. Man, jetzt bitte nicht falsch verstehen, wenn wir heutzutage von exotischen Essen reden, da denken wir natürlich an asiatische Küche, an arabische Küche, wie auch immer. Aber wenn wir es jetzt rein innerösterreichisch betrachten, dadurch, dass die wirklich so anders ist, würde ich fast meinen, dass das schon irgendwie in gewisser Hinsicht ein bisschen was Exotisches an sich hat. Ja, und ein so ein Gericht möchte ich euch heute vorstellen und dann in weiterer Folge auch eine der Hauptzutaten davon. Nämlich, heute schauen wir uns den Haferlorb an. Und nein, wir werden uns nicht nachher dem Hafer widmen. Wieso und warum, das hört sich dann gleich. Aber schauen wir uns mal, was ist denn überhaupt der Haferlorb? Das ist ein wirklich sehr, sehr einfaches Gericht, aber auch gleichzeitig was sehr, sehr Vielseitiges. Man kann es nämlich als eigenständige Hauptspeise verwenden, man kann es als Beilage nehmen und wenn man möchte, kann man es auch als Suppeneinlage verwenden. Wie bereits erwähnt, das Ganze stammt aus Vorarlberg, aber dort wird es jetzt nicht, würde sagen, überall gekocht, hauptsächlich in den Bezirken Schwarzach, Wolfurt, Bildstein, Buch und Dornbirn. Also in den Bezirken kennt man den Haferlorb und da ist er wirklich Tradition. Und es gibt, wie so oft, bei bäuerlichen Gerichten, weil auch der Haferlorb, hat seinen Ursprung im Bäuerlichen, gibt es halt wie so oft kein einheitliches Rezept. Es haben gewisse Zutaten alle gleich, nämlich sie haben alle drin Maisgrieß, Weizenmehl und Suppe. Aber dann können sie schon sehr, sehr variieren. Und die einzelnen Familien in den Gegenden sind stolz in der Regel immer auf ihre eigenen Rezepte. Und natürlich ist jeder der Meinung, seins wäre das Beste. Nur was ist das jetzt genau? Grob gesagt könnte man eigentlich sagen, der Haferlorb ist im Endeffekt ein länglicher Knödel. Es gibt ihn auf der einen Seite ungefüllt, da ist er dann entweder ein Fastengericht oder auch eine Suppeneinlage. Und man kann den auch dann so ungefüllt als Beilage verwenden. Also Fastengericht, da wäre es dann die Hauptspeise und ansonsten Suppeneinlage und Beilage. Und bei Beilage wird es interessanterweise auf zwei Arten serviert. Entweder das ganze Stück, so wie wenn man im östlichen Teil von Österreich jetzt Knödel dazu bekommt, aber auch so à la Serviettenknödel wird auch das Ganze aufgeschnitten serviert. Auf der anderen Seite gibt es den Haferlorb dann auch noch mit Seele. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, er ist gefüllt. Und da wird er gefüllt mit Speck, mit Geselchten. Es gibt ihn mit diversen Fischsachen gefüllt, mit Gemüse etc. etc. Also da ist, sage ich mal, dem Ideenreichtum sei hier keine Grenze gesetzt. Traditionell wird es aber mit Geselchten und oder Speck gefüllt. Gekocht wird so ein Haferlorb entweder im Salzwasser oder in einer Gerstensuppe. Da wird zunächst die Gerstensuppe gemacht und darin dann wird dann der Haferlorb gekocht. Muss jetzt aber nicht heißen, dass dann der Haferlorb die Suppeneinlage zur Gerstensuppe ist. Nein, nein, nein. Da kann er dann durchaus eine eigenständige Hauptspeise sein und die Gerstensuppe quasi so eine Art Vorspeise. Oder beim Fastengericht, da wird es dann schon gemeinsam gegessen. Aber zwingend ist es nicht, nur weil er darin gekocht wird, dass das auch gemeinsam gegessen wird. Vorher habe ich ja erzählt, wir werden nicht über Hafer sprechen. Aber vom Namen her könnte man meinen, dass das Hafer vom Hafer, dem Getreide, kommt. Nein, ist es nicht. Und ich kann es euch auch gleich sagen, hat auch nichts mit dem Hafen zu tun. Nur woher leitet sich jetzt der Name eigentlich ab? Das ist eigentlich ganz schnell erklärt, nämlich vom Häfen. Und Häfen, nein, damit meine ich jetzt nicht den österreichischen Begriff für Gefängnis, sondern Häfen ist bei uns auch gleichzeitig der, richtig, der Topf. Und dadurch, dass das Gericht im Topf gekocht wird, hat man das einfach Topfleib ins Hochdeutsche jetzt übersetzt genannt. Ja, und im Mundart, im Dialekt ist es dann der Haferlorb. Ich würde sagen, mehr kann man leider nicht über den Haferlorb erzählen, weil da gibt es nicht wirklich viele Aufzeichnungen drüber, eben weil es wie mal ein bäuerliches Gericht ist. Und darum werden wir uns nun mit einer der Hauptzutaten etwas genauer beschäftigen, nämlich dem Mais. Und da gibt es in Vorarlberg nämlich einen ganz, ganz speziellen, nämlich den Vorarlberger Riebelmais. Übrigens, apropos Mais, bevor ich zum Riebelmais komme, in Österreich gibt es ja da einen wunderschönen Ausdruck, wie man noch zu Mais sagen kann, nämlich der Gugurutz oder Kukurutz auch geschrieben. Je nachdem, von welcher Gegend man kommt, wird entweder das mit Gustav ausgesprochen oder mit Konrad. Geschrieben wird es aber immer mit Konrad. Ist aber ein Begriff, der, ja, wie soll man sagen, in Österreich jetzt immer mehr in Vergessenheit gerät. Im Gegensatz zu anderen wie Paradeiser oder Erdäpfel ist der Kukurutz eigentlich nicht so gebräuchlich mehr. Ja, aber kommen wir jetzt mal zu unserem Vorarlberger Riebelmais und schauen wir uns den mal ein bisschen genauer an. Und auch mal ein bisschen von der historischen Seite, denn wisst ihr genau, wo der Mais herkommt? Was man definitiv sagen kann, die ältesten Maiskörner, die vom Menschen so kultiviert wurden, dürften vermutlich so in den Jahren 5200 und 3400 vor unserer Zeitrechnung, sprich vor Christus, gezüchtet worden sein. Daraufhin kann man das datieren. Das geht auf Funde zurück, die man eben in Südmexiko gemacht hatte. Mit Ende des 15. Jahrhunderts wurde dann der Mais nach Europa gebracht und auch in Europa verteilt. Ihr wisst ja, wer waren denn diejenigen, die die meisten kulturellen Güter oder kulinarischen Güter in Europa verteilt haben? Richtig, das waren die Römer. Diesmal aber nicht, weil ja, 15. Jahrhundert war lang nach den großen römischen Epochen. In diesem Fall waren es die Spanier, die von ihren Entdeckungsreisen eben von der neuen Welt den Mais zu uns mitgebracht haben. Und von Spanien aus ist dann der Mais nach Venedig gekommen. Und Venedig entwickelte sich seinerzeit zu so einer Art, wie soll man sagen, Zentrale der Maiszucht. Noch heute findet man, und das finde ich ja besonders spannend, in dieser Region alte Sorten von Mais, die eben auf diesen zurückgehen, den die Spanier uns damals nach Europa mitgebracht haben. Der Vorarlberger Riebelmais, der geht auch auf diese Sorten zurück, die man von Venedig erkennt, also von dem Großraum Venedig sprechen wir hier jetzt. Er ist den Sorten genetisch sehr, sehr ähnlich. Er ist nicht ident, klar, dadurch hat es natürlich einige Veränderungen im Laufe der Zeit gegeben. Wir kennen das ja von der Pflanzenwelt her, aber es hat sehr, sehr ähnlich. Vermutlich, so geht man heutzutage davon aus, dürfte er im 17. Jahrhundert den Weg ins sogenannte Rheintal in Vorarlberg gefunden haben. Denn das Rheintal, das kann ich gleich vorweg sagen, ist mehr oder weniger das Hauptanbaugebiet für den Riebelmais. Im 19. Jahrhundert wurde der eigentlich primär zur Eigenversorgung der Bauern kultiviert. Das heißt, die haben das nicht irgendwie groß verkauft, die haben es primär für sich selbst genommen. Teilweise aber auch wurde er auch als Tauschprodukt verwendet, zum Beispiel um andere Lebensmittel zu bekommen wie Butter, Milch oder Käse. 1869 gilt so laut historischen Büchern als Höhepunkt der Riebelmaiszeit in Vorarlberg. Damals wurden 1832 Hektar kultiviert mit dem Riebelmais. Danach aber stagnierte die Produktion immer mehr und immer mehr, und gerade im Jahre 1884 ging es extrem zurück, und das hängt nämlich mit der Eröffnung der Adelbergbahn zusammen. Nämlich dadurch war es Ostösterreich möglich, mehr Weizen nach Vorarlberg zu bringen. Vor der Bahn war das, ich sage mal, ein sehr, sehr aufwendiges Unterfangen, weil man ja über den Adelberg musste. Und ja, ohne Bahn konnte man auch nicht wirklich viel transportieren. Und eben mit dieser Bahn wurde es dann für das Kaiserhaus einfacher, eben auch das Volk dort mit Weizen zu versorgen. Im 20. Jahrhundert wurde dann der Riebelmais primär als Viehfutter verwendet. Also zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat man den Riebelmais erneut wieder erkannt, und die Nachfrage war sehr, sehr hoch. Denn er war ein billiges Produkt und man konnte damit leicht die Bevölkerung mit Nahrung versorgen. Im Jahre 1955 wurde er aber wieder zurückgedrängt. Denn da wurden erstmalig die weitaus günstigeren amerikanischen Maissorten nach Österreich importiert und auch kultiviert, und die boten einen wesentlich höheren Ertrag, als wir es vom Riebelmais erkennen. Und somit war der amerikanische Mais natürlich wesentlich gefragter bei den Bauern. Heute, also das ist Stand 2006 herum, glaube ich, wird der Riebelmais auf nur noch mehr 42 Hektar kultiviert. Wir erinnern uns, zu seiner Glanzzeit waren das 1832 Hektar und jetzt sind es nur mehr 42. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Aber mittlerweile hat man eben den hohen Stellenwert dieses Vorarlberger Riebelmais wiedererkannt und er wird jetzt eben auch als Genussprodukt geführt und ist auch ein Produkt der Genussregion und gleichzeitig ein kulinarisches Erbe von Österreich. Ein Problem, das ja der Riebelmais auch lange Zeit hatte und das auch bis in unsere Zeit gegangen ist, er hatte das Image vom klassischen Ormeleid-Essen. Das heißt, das haben nur diejenigen gegessen, die sich einfach nichts anderes leisten konnten. Aber derer Ansicht ist man mittlerweile vorbei. Das gibt es ja auch bei diversen anderen Gerichten. Wir denken an die Kutlerflecksuppe oder so. Das gibt es ja da auch nicht mehr. Nur woher hat er das Image eben? Weil es von den Nichtreichen gegessen wurde und vor allem, weil er eine Speise war, die primär zu Notzeiten gegessen wurde, weil es einfach billig war. Danach wurde er eben wieder hauptsächlich zur Selbstversorgung nach der Importwelle kultiviert, aber mittlerweile hat man ihn wieder, wie ich vorher bereits erwähnt habe, als das Genussprodukt erkannt, und jetzt ist das Ansehen vom Vorarlberger Riebelmais schon etwas höher wieder als früher, oder etwas höher eigentlich, hat es einen relativ hohen Stellenwert wieder, dieses Produkt. Vor allem, weil ja momentan der Trend stark danach geht, heimische Produkte und das, was wir hier haben, dass das mehr gefördert wird. So, nur was genau ist denn jetzt dieser Vorarlberger Riebelmais genau? Er zählt zu den sogenannten Hartmais-Sorten dazu. Und die sind besonders oder sehr speziell. Und vor allem der Riebelmais ist das speziell. Der hat nämlich innen eine weiße Farbe, außen ist er schon leicht gelblich, aber innen hat er eine weiße Farbe. Ansonsten kennen wir Mais, wenn wir sich überlegen, eher so gelb bis orange, ist der handelsübliche, der tendiert aber wirklich sehr stark in die weiße Richtung. Und von geschmacklichen her ist es ja, ein sehr spezieller, süßlicher Geschmack, würde ich sagen. Der Riebelmais ist ja eine sehr, sehr frühe Sorte. Und das ist ja auch sein wesentlicher Vorteil für das Bundesland Vorarlberg. Denn wir können uns ja erinnern auf die Kriecherl-Folge, oder? Und da habe ich euch ja erklärt, das Waldviertler Kriecherl hat einen genetischen Effekt und dadurch wird es früher reif, weil es eben die Farbe nicht ausbilden muss. Ja, und gleiche Bedingungen, würde ich mal sagen, gibt es auch in Vorarlberg. Die Periode, der Zeitraum, in dem Obst, Gemüse dort reifen kann, ist eher gering gehalten, bedingt durch eben die gebirgige Lage. Und dadurch, dass der Riebelmais eine sehr, sehr frühe Sorte ist, konnte man ihn wunderbar kultivieren und somit wurde der auch reif, was andere Sorten dort nicht so wirklich tun. Übrigens, der Mais zählt zu den Getreidesorten, falls ihr das nicht wusstet, und seine erstmalige Erwähnung, also der Riebelmais, die hat er im Kräuterbuch des Hieronymus vom Bock gefunden. Beim Mais kann man generell übrigens zwischen zwei Arten unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite den Hartmais und auf der anderen Seite den Zahnmais. Und das ist vor allem für die Müller von Bedeutung, denn Mais wird auch gemahlen, wie auch andere Getreidesorten. Der Zahnmais, das ist ein besonders weiches Korn mit einem sehr, sehr hohen Mehlanteil. Er hat eher eine dünnere Schale und dadurch, dass der so weich ist, vor allem vom Innenleben her und aufgrund auch der dünnen Schale, sinkt der in der Mitte ein bisschen ein. Sie erkennt es vielleicht, Dosenmais zum Beispiel, wenn ihr den kauft, der ist ja so leicht eingekerbt. Es ist ein bisschen so eine Einkerbung in der Mitte drinnen. Und das erinnert eben an einen Zahn. Wenn man sich so anschaut, okay, Zahn von der Wurzel her geht das ja auch alles so zusammen. Und von daher kommt eben der Begriff Zahnmais. Der Hartmais, der hat keine Vertiefung. Der ist einfach hart, da geht das nicht so. Und der erinnert von der Form eher an eine Perle als an einen Zahn. Und natürlich wirkt sich das Ganze auch auf die Verarbeitung aus. Beim Zahnmais zum Beispiel, wenn wir den durch die erste Schrotung geben, haben wir bereits einen sehr, sehr hohen Anteil an Mehl. Beim harten ist das nicht so. Da entsteht zunächst einmal der Grieß. Und erst wenn ich den weiter mahle, dann erhalte ich erst das eigentliche Maismehl. Also wenn ihr Maisgrieß kauft, könnt ihr immer davon ausgehen, dass ihr einen Hartmais bekommt. Übrigens noch ein bisschen was zum Mehl. Aus 100 Kilogramm Maiskörnern kann ich entweder 80 Kilogramm Grieß oder Mehl machen. Also zunächst Grieß und dann Mehl. Und zusätzlich erhalte ich 17 Kilogramm Klei. Ja, und dann fehlt noch ein bisschen was. Und das ist einfach dann der Schwund. Vielleicht noch ein paar globale Fakten. 15% der globalen Erzeugnisse von Mais, also was weltweit produziert wird, gehen in den Lebensmittelbereich. 63%, also mehr als die Hälfte, wird an unsere Nutztiere verfüttert. Muss ich sagen, ein gewaltiger Anteil. Mit so viel hätte ich nicht gerechnet, ich hätte beim Lebensmittelbereich wesentlich mehr gesehen. 11% werden sonst verarbeitet, für Lebensmittel, Medizin, wie auch immer. 10% werden anderweitig verwendet, zum Beispiel Energiegewinnung. Und da noch eine kurze Anmerkung, hier wird nicht der Mais verbrannt, den wir, oder verarbeitet für Energie, den wir essen würden. Das sind eigene gezüchtete Maisvarianten. Ja, und 1% von der weltweiten Produktion wird im nächsten Jahr als neues Saatgut verwendet. Das Ganze ist natürlich jetzt global berechnet. Wenn ich es jetzt auf nationaler Sicht mir anschaue, hängt es natürlich stark davon ab, wo ich bin. Da sind die jeweiligen Anteile natürlich dann unterschiedlich, können extrem abweichen. Zum Beispiel in den Entwicklungsländern ist der Anteil der Lebensmittel vom Mais natürlich wesentlich höher als in unseren Industrienationen. Aus Mais kann man sehr, sehr viel machen, der ist sehr, sehr vielseitig. Man kann eben, wie bereits erwähnt, Mehl oder Grieß daraus machen, man kann aber auch Stärke daraus gewinnen, kennen wir ja auch vom Kochen, super zum Binden von Soßen, wenn es schön klar bleiben soll. Man kann Öl daraus pressen und das besitzt übrigens einen hohen Anteil an Linolsäuren, Vitamin E. Man kann Glukosesirup daraus gewinnen. Und ihr kennt vielleicht die amerikanische Limonade Dr. Pepper, was also ein Cola-ähnliches Getränk ist, oder das, wie sie selbst sagen, die älteste Cola der Welt. Das Ur-Dr. Pepper wurde auch mit dem Glukosesirup von Mais gesüßt. wird heutzutage aber nicht mehr so gemacht. Es gibt nur mehr eine Abfüllung in den USA, wo es noch wie im Original gemacht wird. Und da müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, das ist im Bundesstaat Texas. Da bekommt man auch den Dr. Pepper mit dem Glukosesirup vom Mais. Ja, aber wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich Texas ist, aber ich glaube, mich daran zu erinnern. Ja, und dann gibt es noch spezielle Sorten von Mais und die werden dann für die Gewinnung von Lebensmittelfarbe herangezogen. Es gibt nämlich auch Mais, der blau ist oder rot. Gibt's ja. Habe ich persönlich noch nicht gesehen, stelle mir das irgendwie witzig vor, aber gibt es. Ja, und Mais findet dann noch neben den Lebensmitteln zusätzlich auch noch Verwendung für Medizin und auch Körperpflegeprodukte. Zum Beispiel wird Maismehl als Basis für Puder genommen. In der weltweiten Produktion ist übrigens Österreich an Stelle Nummer 36. Die USA sind federführend, dicht gefolgt von China und Brasilien. Nur so kurz zum Vergleich, damit ihr euch ein bisschen was vorstellen könnt. Die USA produzieren im Jahr sage und schreibe 360 Millionen Tonnen Mais. Österreich an Stelle Nummer 36 produziert im Jahr 2,3 Millionen Tonnen. Also da ist schon ein bisschen ein Unterschied. Und ich war ehrlich gesagt erstaunt, dass es nach wie vor die USA sind und nicht China, da die ja durchaus auch sehr, sehr viele landwirtschaftliche Flächen haben. Aber gut, vielleicht produzieren die halt primär deren Reis. Kann auch gut sein. Aber nach den vielen Zahlen und der vielen Theorie würde ich jetzt sagen, gehen wir zum Rezept der heutigen Folge über. Und da machen wir natürlich einen Haferlorb. Und zwar einen mit Seele. Und vom Rezept her habe ich mir eines rausgesucht, das meiner Meinung nach einem einfachen, oder ich meine, es ist ein einfaches und noch einem sehr, sehr bäuerlichen Rezept noch am nächsten kommt. Und zwar benötigen wir für so 4 bis 5 Portionen 250 Gramm Maisgrieß, 250 Gramm Weizenmehl, 300 bis 500 Milliliter Rinderbrühe. So genau kann ich es euch leider nicht sagen, da ich das Ganze mit dem Suppenschöpfer abgemessen habe und ja, da habe ich jetzt ehrlich gesagt die Menge nicht so genau notiert, aber 300 bis 500 Milliliter kommen auf alle Fälle hin. Weiters benötigen wir Salz, 500 Gramm Geselchtes oder Speck. Im ersten Schritt müssen wir mal die Rinderbrühe aufkochen. Danach geben wir in eine Schüssel den Maisgrieß, das Weizenmehl und das Salz und das mischen wir mal schon vorab schön gut durch. Am besten, ihr siebt auch zeitgleich das Weizenmehl rein. Also gibt es nicht einfach so rein, sondern siebt das Ganze zum Grieß dazu. Danach mit dem Kochlöffel bitte weiterarbeiten. Da gehen nämlich die Rinderbrühe und das ständigen Rühren eben zu unserer Maisgrieß-Weizenmehl-Mischung dazu. Man kann man mit der Hand auch machen, würde ich aber mit einer kochend warmen Rinderbrühe nicht unbedingt empfehlen. Von daher nehmt am besten einen Kochlöffel. Man kann aber auch alternativ die Knethaken von Handmixer verwenden, geht auch. Also was euch lieber ist, wer gerne ein bisschen mehr Arbeit haben will, nimmt einen Kochlöffel, ansonsten kann man auch, wie gesagt, die Knethaken verwenden. Wenn das schön durchmischt ist, und zwar sollte man das so lange machen, bis wirklich eine schöne Masse entsteht, die aber dennoch ein bisschen trocken ist. Also es sollte nicht zu feucht sein, aber auch nicht zu trocken. Das seht ihr, kriegt man relativ schön mit, wenn das nachher so schöne große Klumpen werden, dann habt ihr die ideale Konsistenz vom Haferlorb erwischt. Wie gesagt, das lassen wir jetzt einmal ein bisschen abkühlen und die Zwischenzeit nutzen wir, um unser Geselchtes oder den Speck schön kleinwürfelig zu schneiden. Danach sollte der Teig noch immer ein bisschen warm sein oder ein bisschen mehr warm, aber noch nicht mehr so brennheiß. Dann kann man ihn auch schon mit den Händen anfassen. Und dann würde ich eben den Tipp geben, knetet ihn doch einmal so richtig schön mit den Händen durch. Man könnte schon auch mit Geräten machen, wie eben diesen Knethaken, aber meines Erachtens das beste Gefühl und die schönste Konsistenz bringt man für mich einfach nur mit den Händen zusammen. Wenn Sie das nicht wollt, kein Problem, macht es mit Geräten. Aber wie gesagt, ich gebe euch wirklich gerne den Tipp, macht es mit den Händen. Wenn wir da einen schönen großen Teigklumpen haben, nehmen wir mal ein Stück davon weg und drücken das in unserer Hand flach. Eventuell befeuchtet es die Hände vorher noch, ist aber jetzt nicht so zwingend. Wenn wir das dann schön flach gedrückt haben, platzieren wir genau in der Mitte ein bisschen was vom Gesälchten oder dem Speck und danach wird das verschlossen, sprich einfach die linke Wand rübergeschlagen zur rechten oder umgekehrt und dann, wie soll man sagen, die Nahtstelle halt schön fest aneinander gedrückt und dann mit einer feuchten Hand nochmal drüber geringt, damit das wirklich schön abgeschlossen ist. Danach zur Seite legen und antrocknen lassen. Und das wiederholt sich dann so oft, bis ihr den kompletten Teig verbraucht habt. Die Teigwände müssen nicht so dick sein, also ihr müsstet nicht wirklich ganz dicke nehmen, es kann durchaus ein bisschen dünner sein. Meine waren so in etwa in der Stärke von meinem kleinen Finger von mir. Nur damit ihr circa einen Richtwert habt. Man kann es auch dicker machen, wenn man möchte, aber dann bitte bedenkt, ist die Kochzeit, die Garzeit auch ein bisschen länger. Während das Ganze so schön antrocknet, stellen wir einen Topf mit Wasser auf und bringen den zum Kochen und geben da mal Salz hinein, damit wir ein schönes kochendes Salzwasser haben. Und darin kommt dann der Haferlorb rein und der köchelt dort leicht, also leicht köchelnd, für gut 30 Minuten dahin. Und danach ist er schön durch und kann auch schon serviert werden. Bei diesem Rezept würde ich euch dazu als Beilage noch ein schönes Sauerkraut empfehlen. Wer möchte, kann aber auch eine deftige Suppe machen und den einfach zur Suppe servieren. Wir haben es mit Sauerkraut gegessen, weil ja, ich persönlich bin großer Sauerkraut-Fan. Und ja, das kann man ja fast überall dazu essen, oder? Ja, aber es gibt dann noch ein eigenes Rübenrezept, das man dazu machen kann. Das ist auch im Vorarlbergerischen sehr beliebt und gibt noch einige weitere Beilagen, die man noch zu dem Haferlorb mit Seele essen kann. Sollte es von eurer Seite aus noch Fragen geben zum Haferlorb, wenn ihr Tipps braucht oder nicht so genau sicher seid, wie das jetzt mit dem Teig so ist, ob das passt, scheut euch nicht, kontaktiert mich. Ich gebe euch gern Tipps und Tricks und stehe mit Rat zur Seite. Dann sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.